отношениях. In allen Я тут Настю послушала. Ich habe hier die Настя gehört. Ну, честно скажу, ну завидно. Also ehrlich gesagt, ich beneide. Думаю, ну вот это настоящий кемп, палатки, романтика там. Das ist ein echtes Camp, das ist Romantik, Zelten. Да, им там отель, комфорт, ну что это? Aber die wollen manchmal Hotel und Komfort. Was ist das? У них, конечно, тоже было классно. Also bei unseren Jugendlichen war auch cool. Но палатки это что-то особенное. Aber Zelten ist etwas Besonderes. Спасибо всем организаторам. Danke an alle Organisatoren. Я думаю, вот эти переживания дети всю жизнь принесут. Ich denke, solche Erlebnisse werden die Kinder ihr Leben lang merken und sich mit sich tragen. Okay. Доброе утро. Okay, guten Morgen. У нас сегодня новая серия. Wir haben heute eine neue Predigtserie. Сокровища во мраке. Schätze im Dunkeln. Очень интригующее название. Eine sehr intriganter Name. Знаете, мне кажется, что так с приключениями связано, или? Mir kommt das so vor, als ob das so mit Abenteuer verbunden ist. Ну, знаете, вот на самом деле, вот то, что мы не знаем и не видим. Also in echt ist das so, das, was wir nicht wissen oder das, was wir nicht sehen. Оно как бы находится во мраке. Das befindet sich irgendwie im Dunkeln. Оно скрыто. Das ist verborgen. Но когда приходит Господь, aber wenn der Herr kommt, когда приходит Его свет, Он зажигает свой свет, dann kommt sein Licht und er zündet dieses Licht an. И тогда все это становится видимым. Dann wird alles sichtbar. И вот тогда сокровище сверкает, так сверкает. Und dann siehst du dieses Schatz, wie das so glitzert. Знаете, у Бога очень много богатств. Wisst ihr, Gott hat sehr viel Reichtum. И когда мы приходим к Нему, und wenn wir zu ihm kommen, Господь вот одно за другим начинает там открывать. Fängt der Herr eins nach dem anderen uns zu offenbaren. Кто-то пережил уже это? Hat das schon jemand von euch erlebt? Wow, много. Окей, значит, вы мои Viele. Свидетели. Das heißt, ihr seid meine Zeugen. Окей. Давайте сегодня поговорим об одном из таких сокровищ. Lass uns über eins dieser Reichtümer heute sprechen. О Божьем водительстве в нашей жизни. Über Gott seine Führung in unserem Leben. Моя тема сегодня. Mein Thema heißt heute. Водимые Духом. Durch den Heiligen Geist geleitet. Okay. Дорогие, мы живем в такое время. Meine Lieben, wir leben zu so einer Zeit, когда ценность человека определяется его успехами. Wo der Wert eines Menschen bestimmt wird durch seine Erfolge. И под этим подразумеваются какие-то внешние достижения. Und unter dem kann man sich vorstellen, dass jemand etwas erreicht hat. Ну, например, у меня там особняк. Zum Beispiel, ich habe eine Villa. У меня там Porsche в гараже. Ich habe einen Porsche in meiner Garage. А, у тебя там двухкомнатная квартира. Ah, du hast dort nur plus zwei Zimmer Wohnung. Ну и проездной на метро. Und vielleicht ein Ticket in der U-Bahn. Да, но никто не знает. Aber keiner weiß, что вот в этой двухкомнатной квартире, dass in dieser Zweizimmerwohnung живет счастье, lebt Glück, живет любовь, ist Liebe darin, взаимопонимание, Verständlichkeit zueinander. А этот вот в особняке, который живет один одинокий бизнесмен, und derjenige, der alleinstehende Single Businessman, der in seiner Villa lebt, знаете, у него реальный геморрой, хоть он и на Porsche, да? Weißt du, er hat wirklich Probleme, obwohl er auch einen Porsche hat. А другой там в двухкомнатной радуется, хоть и с проездным. Und der andere in seiner Zweizimmerwohnung, auch wenn er plus ein Ticket hat für U-Bahn, der freut sich. Если вот сравнить качество жизни, und wenn man die Qualität des Lebens vergleicht, то кто из них успешнее? Dann ist, wer ist von denen überhaupt erfolgreich? Okay, мы все поняли. Das haben wir alle verstanden. Okay. Ну, вы знаете, даже, вот, к сожалению, в христианском мире, auch leider in der christlichen Welt spielt der Erfolg nicht die letzte Rolle. Beim Rating in den Gemeinden oder unter den Mitarbeitern der Gemeinde. Bei wem ist die Gemeinde die coolste? Bei wem ist am meisten die Menschen darin? Überhaupt, wisst ihr, überhaupt ist das nicht Gott sein Prinzip. Das ist ein menschlicher Prinzip. Но Господь, ему не важно твой там рейтинг. Aber dem Herrn ist es überhaupt egal, was du für Ratings ausstellst. Он не смотрит ни на имидж, ни на внешнее. Er schaut weder auf das Äußere noch auf das Image. Он даже не смотрит на масштабы твоей популярности. Er schaut nicht einmal auf die Maßstäbe deiner Bekanntheit. Или какой спрос у тебя. Oder was für eine Nachfrage du genießt. Господь смотрит куда? Wo schaut der Herr hin? На сердце. Auf das Herz. Твое сердце важно auf dein для Herz. Него. Dein Herz ist wichtig für ihn. Вот смотри, когда ты принял Иисуса в свою жизнь. Aber schau her, als du Jesus in dein Leben angenommen hast. То ты этим признал его главенство в твоей жизни. Что признал? Главенство. Dann hast du damit seine Herrschaft in deinem Leben anerkannt. Раньше ты жил для себя. Früher hast du für dich selbst gelebt. Поступал, как ты считал нужным. Du hast gehandelt so, wie du es gewollt hast. Но сейчас ты понимаешь. Aber jetzt begreifst du, что твоя жизнь, dass dein Leben, это план Божий. Das ist der Plan Gottes. План Божий. Das ist der Plan Gottes. И Бог знает. Und Gott weiß alleine, что для тебя лучше. Was für dich am besten ist. Как для тебя лучше. Wie es für dich am besten ist. Потому что он любит тебя. Weil er dich liebt. И он отдал тебя своего сына. Und er hat für dich seinen Sohn hingegeben. И знаете, что еще? Und wisst ihr was noch? У него есть для тебя новое имя. Er hat für dich einen neuen Namen sogar. Вот особенное имя. Einen besonderen Namen. Не то, которое родители тебе назвали. Nicht nur nicht der Name, was wo dich die Eltern genannt haben. Марина или Саша. Ob du Monika oder да. Marina bist. Но небесное имя. Sondern du hast einen himmlischen Послушай Namen. Послушай меня сейчас. Hör bitte ganz вот genau zu. То имя, которым Господь назвал тебя, когда образовал тебя в утробе твоей матери. Also mit dem Namen, wo der Herr dich genannt hat, als er dich gebildet hat im Leib des der Mutter. Соответственно твоему призванию. Entsprechend deiner Berufung. И знаете, я думаю, что когда мы придем в небеса, und wisst ihr, ich denke, wenn wir in den Himmel kommen, нам надо будет снова познакомиться. Wir müssen uns wieder kennenlernen, aufs Neue. А, двойные имена, да? У тебя особое откровение. Es gibt dann Doppelnamen, also der alte Name und okay. Der neue Name. Ну, мы маленько так сейчас как бы интерпретируем, да? Also, wir interpretieren das ein bisschen. Мне кажется, что Господь будет называть нас вот этими новыми и небесными именами. Ich denke, der Herr wird uns mit den neuen himmlischen Namen dort nennen. Не то, который родители дали. Also, nicht der Name, was uns die Eltern gegeben haben. Ну, может быть, чье-то имя останется, если родители угадали. Vielleicht bleibt von jemandem Name, wenn die Eltern es erraten haben. Но меня это вдохновляет. Aber das inspiriert mich. Okay. Ну, возвратимся к успеху. Also, lass uns jetzt wieder zum Erfolg zurückkehren. Кто здесь хочет быть успешным? Möchte jemand von euch erfolgreich werden? Конечно, мы все хотим быть успешными. Natürlich wollen wir alle im Leben erfolgreich sein. Но как достичь успеха? Aber wie erreicht man überhaupt den Erfolg? Скажите, вот дайте рецепт, как достичь успеха? Also gib mir ein Rezept, wie erreicht man überhaupt den Erfolg? Там в Ютубе тысячи коучингов дают советы, как быть успешным. Auf YouTube gibt es tausende von Beratern, die dir Ratschläge geben. Знаете, что хочу сказать? Aber wisst ihr, was ich euch sagen möchte? А вот например, вот zum Beispiel. Так. Давайте вы сами ответите. Antworte das bitte selber. Вот если у тебя какая-то идея или какой-то проект. Also wenn du eine Idee oder ein Projekt hast. Но у тебя не хватает компетенции его реализовать. Aber dir fehlen die Kompetenzen, es zu realisieren. Вот что ты будешь делать? Was machst du dann? Что ты будешь делать? Was wirst du denn machen? Позовешь советника, да? Du wirst einen Ratgeber dazu ziehen, у которых хватит этой компетенции тебе помочь довести это все до конца. Der diese Kompetenz hat, diese ganze Sache zu Ende zu bringen. Вот, дорогие, в нашей жизни нам часто не хватает тоже компетенции. Also in unserem правильно. Leben fehlt uns oft an Kompetenzen. Поступать правильно и мудро. Also richtig und weise zu handeln. И нам не хватает компетенции иногда понимать, вот, чтобы не набивать эти шишки. Und uns fehlt manchmal an Kompetenzen, damit wir nicht fallen und uns irgendwo Probleme einholen. Да, как быть успешным? Не хватает этой компетенции. Wie kann man erfolgreich werden? Denn uns fehlen ja die Kompetenzen dazu. Ну, я сейчас не только о материальных вещах говорю. Also ich spreche jetzt nicht да? nur über die materiellen Dinge, das versteht ihr schon. Нам нужен советчик. Wir brauchen einen Rat. Но кто может быть лучшим советчиком, чем тот, который эту жизнь создал? Und wer ist denn der beste Ratgeber, который, der dieses Leben überhaupt geschaffen hat? Который создал все законы, der alle Gesetze geschaffen hat, который определил границы добра и зла, der die Grenzen vom Bösen und vom Guten bestimmt hat, который дал нам заповеди, der uns die Gebote gegeben hat. Дух Святой самый лучший советник. Der Heilige Geist ist der beste Ratgeber. Не мама. Nicht die Mama, не подруга по телефону, nicht die Freundin am Telefon, даже не твой психолог, sogar nicht einmal dein Psychologe, Дух Святой, sondern der Heilige Geist. Аминь. Amen. Okay. И знаете, тот, кто будет им водим, weißt du, derjenige, der von ihm geleitet wird, тот не будет терпеть поражение, der wird keine Niederlage erleben. Ну, действительно будет иметь успех. Sondern er wird tatsächlich Erfolg haben. Не какой-то временный. Nicht nur irgendeinen zeitlichen Erfolg. Успех, благословение от Бога. Sondern ein Erfolg, ein Segen von Gott. Как Женя говорил. So wie Eugen vorhin erwähnt hat. На трех работах, а кошелек пустой. Drei Jobs, aber trotzdem ein leerer Geldbeutel. А тут одна работа и кошелек полный. И und hier ein Job und der Geldbeutel ist voll. Потому что благословение Божье пришло. Weil der Segen Gottes gekommen ist. И вы знаете, Дух Святой, он знает все о нас. Wisst ihr, der Heilige Geist weiß alles über uns. Он знает Божью волю о тебе. Er kennt den Gottes Willen über dich. Он знает, что Бог хочет для тебя. Er weiß ganz genau, was Gott für dich möchte. И он всегда будет направлять тебя соответственно Его Слову и Его и истине. Und er wird dich immer leiten, gemäß dem Wort und dem Willen Gottes. И Дух Святой также знает вот это небесное имя твое. Und der Heilige Geist kennt auch deinen himmlischen Namen. И он обязательно поможет тебе раскрыться. Вот er wird dir auf jeden Fall in deine Berufung zu offenbaren, sich zu zeigen. Следовать за Богом. Also Gott nachzufolgen. Что это значит? Was bedeutet das? Это значит получать руководство от того, кто знает все das и обо всем. Das bedeutet die Leitung von demjenigen zu bekommen, der alles komplett weiß. Который знает прошлое, настоящее и будущее. Der die Vergangenheit, der die Gegenwart und der die Zukunft kennt. И он направляет тебя. Und er leitet dich auch. Знаете, что один из признаков того, что ты в Божьей семье? Weißt du, ein Anzeichen davon, dass du dich in Gott seine Familie befindest? Является вот слышишь ли ты Божий голос? Ist, ob du Gott seine Stimme hören kannst. Давайте мы прочитаем. Lass uns mal lesen, etwas aus der Bibel. Иоанна 10, 14 и 27 стих. Das ist aus Johannes 10, die Verse 14 und der Vers 27. Иисус говорит: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Овцы слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Meine Schafen hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Deswegen ist es so wichtig, Gott seine Stimme lernen zu hören. Lernen zu hören und auch lernen nachzufolgen. Lass uns mal den Auszug vom israelitischen Volk aus Ägypten ansehen. Schaut her, wir sehen, dass Gott sich um sie gekümmert hat. Er hat ihnen seine Liebe gezeigt. Als sie in der Sklaverei waren in Ägypten, sie schrien zu Gott. Sie baten, dass er sie befreien soll. Gott schickt ihnen Mose. Und sie sahen all diese Wunder. Und sie sahen all diese Wunder, was Gott getan hat. Und dann, wo sie letztendlich aus Ägypten ausgezogen sind, was sehen sie? Sie sehen Wunder auf dem Wunder. Jeden Tag. 40 Jahre durch. Das waren Wunder an Wunder. Schaut her, Gott hat das Zeichen von seiner Gegenwart ihnen gegeben. Stolp, oblačne i dnjom i ognjene noći. Er hat die Feuersäule in der Nacht ihnen gegeben und tagsüber die Wolkensäule. И он показывал им путь. Und er zeigte ihnen den Weg. Когда он двигался, они могли идти. Wo er sich bewegte, konnten sie gehen. Когда он стоял, они могли отдыхать. Wo er stehen blieb, konnten sie sich ausruhen. Они полностью доверялись ему. Die haben sich voll und ganz ihm anvertraut. А теперь представь себе. Und jetzt stell dir eins vor. На месте вот одного из этих израильтян. Stell dich vor, du wärst einer von diesen Israeliten. Если вдруг тебе стало страшно. Wenn es plötzlich dir um dein Herz, wenn du Angst bekommst. Или ты находишься в каком-то месте, где опасности. Oder du bist an irgendeinem Ort, wo Gefahr besteht. Ты можешь просто выйти из своей палатки, открыть полог и посмотреть, фуй. Столб все еще здесь. Du kannst aus deinem Zelt hinausgehen und sehen, da ist immer noch die Feuersäule da. Okay, Господь здесь, не надо бояться, он близко, он защитит. Also der Herr ist mir nah, er ist da, er wird mich immer beschützen. Представьте себе. Und stellt euch vor, как было бы здорово. Wie cool wäre es, если ты вот так утром открываешь окно. Wenn du in der Früh dein Fenster aufmachst. Нет, жалюзи так открыл, что deine Jalousie oder deine Vorhänge, was du immer so открыл, hast. А там столб Божий. Und dort steht die Säule Gottes. Классно было. Вот das wäre echt двигаться, cool. Ты знаешь, куда тебе идти, что тебе делать. Du fängst an zu gehen und du weißt wohin, weil die Säule ja vor dir sich bewegt. Mhm. Здорово было, правда? Das wäre nicht schlecht, oder? Но знаете, вот даже сегодня. Aber wisst ihr, auch heute, если мы даже не видим его своими физическими глазами, wenn wir ihn heutzutage mit unseren physischen Augen nicht sehen können, у нас есть огромная привилегия. Wir haben ein Riesenprivileg. Потому что Иисус обещал, нет, не обещал, он исполнил это обещание, послал Дух Святой вместо себя нам. Weil Jesus uns versprochen hat, er hat uns nicht nur versprochen, sondern er hat seinen Heiligen Geist geschickt. И он с тобой и со мной всегда. Und er ist mit dir und bei mir immer, jeden Tag. Каждым из нас. Mit jedem von uns. Во всякое время. Zu jeder Zeit. Смотрите, как в то время, когда кто-то из израильского народа отставал. Schaut her, damals, wo jemand zurückblieb von dem Volk. И он выходил из-под защиты вот этого Божьего присутствия. Und er ging, столб этот, да? Und er ging praktisch weg und hatte diesen Schutz Gottes verloren. Тогда враги убивали их или дикие звери. Dann konnten die wilden Tiere diese Menschen töten oder die Feinde. Или вот позже, когда кому-то нужен был совет от Бога. Oder etwas später, als jemand einen Rat von Gott gewollt hat oder gebraucht hat. В храм или шел к пророку. Er ging zu einem Propheten und in einen Tempel. Но сегодня этого уже не надо делать. Aber heutzutage ist das nicht mehr Потому notwendig. Что Дух Святой с тобой. Denn der Heilige Geist ist он mit dir. Водит тебя, он говорит к тебе. Er leitet dich, er spricht zu dir. Он твой советник. Er ist dein Ratgeber. Послушайте, это реально то, что я сейчас говорю. Schaut ihr, das ist die Wahrheit, das ist Realismus, was ich heute sage. Это не просто сейчас, знаете, так красиво этот, ну, Das ist nicht nur einfach schöne Worte oder ich möchte euch etwas verkaufen. Sondern das ist tatsächlich Realität, jeden Tag von dem Heiligen Geist geleitet zu werden und von ihm zu hören. Er spricht in dein Herz hinein. Er spricht über die Träume. Oder durch Visionen. Oder durch Menschen. Lass uns mal näher drauf eingehen, wie der Herr überhaupt spricht. Вы знаете, когда Дух Святой приходит в нашу жизнь, Wisst ihr, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, ты начинаешь читать Божье Слово. Fängst du an, Gottes Wort zu lesen. И Бог начинает говорить прежде всего через свое Слово, через Библию. Und Gott fängt in erster Linie durch sein Wort zu dir zu sprechen. И знаете, что первое открывает Дух Святой? Und wisst ihr, was in erster Linie dein Herz öffnet? Он открывает тебе твою новую идентификацию. Er zeigt dir deine neue Identifikation. Кто ты есть во Христе Иисусе? Deine Identität, der zeigt dir, wer du bist in Jesus. А Библия нам что говорит? Aber was sagt uns die Bibel dazu? Ты новое творение. Du bist eine neue Schöpfung. Ты дитя Божье. Du bist das Kind Gottes. Человек святой. Du bist ein heiliger Mensch. Которого Бог взял. Den Gott genommen hat. Чтобы ты возвещал о Его славе. Damit du über seine Herrlichkeit verkündigst. И чтобы ты жил по новому концепту. Damit du nach dem neuen Konzept leben kannst. По Божьему концепту. Nach Gott seinem Konzept. И знаете, что написано? Und wisst ihr, was wir lesen Написано, können? Написано, что он, что Бог посадил нас со Христом на небесах. Und es steht ja geschrieben, dass Gott uns mit Christus zusammen in den Himmel gesetzt hat. Ну давали на раскалу. Сейчас мы сейчас себе еще облачка представим, да, ножки свесим, типа арфы возьмем, да. Wir können uns jetzt vorstellen, dass wir dort so sitzen und ein paar Wölkchen und dass uns die Füßchen baumeln. Ну обычно люди так себе представляют, да, сидят на облачке. Also gewöhnlich stellen sich dann die Menschen das so ähnlich vor. Давайте прочитаем Ефесянам 2, 4, 6. Lass uns das lieber aus Epheser 4, die Verse 4 und 6 vorlesen. Я читаю перевод «Радостная весть». Also ich lese eine Übersetzung auf Russisch. «Радостная весть». Frohe Botschaft. Но Бог богатой милостью по великой своей любви, которой Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе с Христом. По доброте Его вы спасены». Вместе с Христом Иисусом Он воскресил нас и усадил в небесах рядом с Ним. Gott aber, der reich an Erbarmen ist, hat um seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Herrn Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Знаете, я когда читаю вот, так, вот такие слова, wisst ihr, wenn ich solche Worte lese, у меня крышу сносит. Wird mir, werde ich irgendwie aufgebracht, потому что positiv aufgebracht. В моем мозге просто не умещается вот, вот, вот, вот это откровение. Denn in meinem Kopf passt das irgendwie, es passt nicht rein alles, diese Offenbarung. Представляете, насколько велики Божьи помышления о нас. Stell dir vor, wie groß Gottes Gedanken sind über uns. Насколько велики Его планы о каждом из нас. Wie groß die Pläne, seine Pläne sind über uns. Вот такие, когда мы читаем такие слова. Wenn wir solche Worte lesen, что hier, это значит? Was bedeutet das überhaupt? Как Он нас посадил? Понимаете, время настоящее, да, это не wie будущее. Hat uns, wie hat uns hingesetzt? Das ist nicht die Zukunft, sondern das ist die Gegenwart. Что это значит? Was bedeutet das? Он поместил тебя и меня уже сейчас в Божье царство. Er hat bereits dich und mich in sein Reich Gottes versetzt. Пока ты еще живой. Solange du hier noch lebst auf der Erde. И ходишь еще по этой земле. Und läufst auf dieser Erde. Ты уже в Божьем царстве. Befindest du dich bereits im Reich Gottes? Okay. Okay. Это знаете, как проповедник один. Wisst ihr, wie ein Prediger mal, он, когда проповедовал, он любил спрашивать своих людей, там, поднимите руки, скажите, да или нет. Wo er gepredigt hat, hat er geliebt, dass die Menschen zu fragen, bitte hebt mal eure Hand. Ну, в общем, он задает вопрос и говорит, кто из вас хочет попасть в рай? Dann stellt er eine Frage und sagt, wer möchte von euch in den Himmel? Поднимите руки. Bitte hebt eure Hände. Ну, все подняли, кроме одного. Also alle haben die Hand hochgehoben, außer dem einen. Ну, к нему обращается, говорит, а вы что, не хотите в рай? Und er wendet sich an ihn und sagt, möchtest du nicht in den Himmel, in den он Paradies? Говорит, хочу, но und не sagt, сейчас. Er sagt, ja, ja, ich will, aber nicht jetzt. Вы понимаете, Господь наш уже сейчас. Aber поместил в Божье царство. Der Herr hat uns bereits jetzt in das Reich Gottes versetzt. И он сказал, что Царствие Божие внутри вас. Und er hat есть. Gesagt, das Reich Gottes ist in euch, in Скажи, eurem Innersten. Во мне. Sag in mir. Во мне. In mir. Божье Царство. In mir ist das Reich Я Gottes. Живу в Божьем Царстве. Ich lebe im Reich Gottes. Это очень сильное откровение. Das ist eine sehr, sehr starke Offenbarung. Луки 17, 20-21 читаем. Wir lesen das aus Lukas 17, die Verse 20-21. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь или там, но вот Царство Божие внутрь вас есть. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, was das Reich Gottes, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe her oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Смотрите, мы как-то все пытаемся представить себе, ну как оно там будет в Божьем Царстве. Also wir versuchen uns immer so vorzustellen, wie wird das so im Himmelreich sein? Ну да, асфальт и золото, это мы уже слышали, да? Ah, ja, wir haben schon gehört, der Asphalt wird aus Gold bestehen. Ну да, там не будет ночи. Ja, dort wird es keine Nacht geben. Не будет слез, страданий. Es gibt kein Weinen, es gibt keine, ну, kein Leid dort. Как-то вот один одно рассказ, другой другое, кто-то пережил там клиническую смерть. Es erzählt einer das eine, dann der andere, jemand hat klinischen Tod überlebt. Ну, как-то мутно так еще так, да? Aber es ist noch nicht alles so richtig klar. Ну, как оно там будет? Also, wie wird es dort sein? Знаете, вот я однажды разговаривала с одной женщиной. Ich habe mal mit einer Frau mich unterhalten. Я делил свою веру с ней. Ich habe meinen Glauben mit ihr teilen wollen. И она меня спрашивает о Божьем Царстве. Und sie spricht, sie spricht mich an, was das Reich Gottes bedeutet. И говорит, а что будет с моим питомцем? Он попадет со мной в рай? Кто такой питомец? Питомец, домашний живот. Was wird mit meinem Haustier passieren? Попадет он со мной в рай? Wird mit mir auch in den Himmelreich kommen? Ну, я говорю, знаете, я не знаю, потому что Библия об этом не говорит. Dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, ich weiß es nicht, denn die Bibel spricht nichts davon. И ответ ее был такой, тогда и я не хочу туда. Aber ihre Antwort war so, dann will ich auch nicht hin. Ну, что тут скажешь? Was soll ich ihr noch dazu sagen? Знаете, я просто думаю, что если эта женщина вдруг после смерти попадет не в рай, ich denke mir, wenn diese Frau doch nach ihrem Tod nicht in den Himmel kommt, я думаю, ей будет абсолютно все равно, где ее питомец. Wird es ihr absolut egal sein, wo ihr Haustier sich befindet. Да. Вот смотрите, Царство Божие. Wisst ihr, das Reich Gottes. Оно внутри нас. Das ist in unserem Inneren. Оно внутри das ist in uns. Тебя. Das ist in die Innen. Когда Дух Святой пришел в твою жизнь. Als der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist. Wann kam er? Когда ты пригласил Иисуса в свою жизнь. Als du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Вот так Царство Божие пришло в твою жизнь. Dann kam auch das Reich Gottes in dein Leben hinein. Когда вот эта завеса между тобой и Богом разорвалась. Wo dieser Vorhang zwischen dir und Gott zerrissen wurde. И Бог дал тебе вот эту печать усыновления. Und Gott hat dir diesen Siegel der Sohnschaft gegeben. Назвал тебя сыном или дочерью. Er hat dich als seinen Sohn oder als seine Tochter genannt. И дал вот эти все плюшки этого сыновства. Und hat alle diese Zuckerle, alle diese Bonbons der Sohnschaft gegeben. И свое присутствие 7/24. Und hat seine Gegenwart dir gegeben alle 24 Stunden. Ты можешь просто знать, тебе не нужен этот столб огненный, облачный. Du musst, du kannst dir einfach gewiss sein, du brauchst diesen, diese Säule nicht. Бог сказал. Gott sagte. Ты можешь положиться на его слово. Und du kannst dich immer auf sein Wort verlassen. Потому что Бог верный. Weil Gott treu ist. И себя отречься не может. Und kann nicht selbst von sich selbst lossagen. Amen. Ну, давайте еще прославим. Okay. Жить по Божьему концепту. Что это такое? Was bedeutet nach Gott seinem Konzept zu leben? Это все, конечно, хорошо. Es ist alles gut. Но как оно выглядит в реальной жизни? Natürlich ist es alles gut, aber wie sieht das im realen Leben aus? Я живу здесь на земле. Also ich lebe hier auf der Erde. Мне надо учиться. Ich muss lernen. Мне надо работать. Ich muss arbeiten. Мне надо ходить в магазин. Ich muss einkaufen gehen. Мне надо к доктору ходить. Oder zum Arzt. Вокруг меня люди живут. Um mich herum leben Menschen, которые меня часто раздражают. Die mich öfters mal nerven. Да, проблемы есть у каждого, да? Und jeder hat ja Probleme von И uns. Тоже их надо как-то решать. Und die muss man auch auf irgendeine Weise lösen. Как вот среди всего этого Господь найти вот это место Herr, wie для kann твоего man, водительства? Herr, wie kann man unter all dem einen Ort oder einen Platz finden, um deine Führung zu sehen? А просто задай сейчас этот вопрос. Stell dir selber mal jetzt die Frage. Как часто я обращаюсь к Богу за советом? Wie oft wende ich mich an Gott, um einen Ratschlag zu bekommen? Ну, если ты не спрашиваешь, он не отвечает, правильно? Also, wenn du ihn nicht fragst, dann antwortet er nicht, oder? И нужны ли вообще, ну, мне Божьи советы, или я сам? Brauche ich eigentlich überhaupt Gott seine Ratschläge oder kann ich alles selbst schaffen? Na, okay. Смотрите, быть ведомым Богом это очень важно. Schaut her, von Gott geleitet zu sein oder zu werden ist sehr sehr wichtig. Потому что, как мы говорили, у него есть план для твоей и моей жизни. Denn wie wir vorhin geredet haben, er hat ja einen Plan für dich und für dein Leben und für mein Leben. И этот план, он работает не как книга, в которой все расписано. Und dieser Plan funktioniert nicht so wie in einem Buch, wo alles niedergeschrieben ist. Но как GPS. Sondern wie ein GPS, который направляет тебя. Wo dich leitet. Я не так давно была в незнакомой местности. Ich war vor kurzem an einem unbekannten Ort. Ехала с навигатором, соответственно. Und selbstverständlich habe ich eine Navi. И там было такое кольцо. Und dort war so ein Kreis. И много съездов. Und viele Abfahrten. Ну хотя у меня был навигатор, я все равно съехала не туда. Und obwohl ich meine Navi anhatte, bin ich trotzdem falsch abgefahren. Ой, и хорошо, что навигатор тебя разворачивает и ведет все-таки в правильном направлении. Und es ist gut, dass dein Navi dich umkehren lässt und wieder in die richtige Richtung bringt. Знаете, так бывает в жизни. Wisst ihr, es passiert manchmal so im Leben. Иногда нас заносит, и мы сворачиваем не туда. Manchmal fahren wir in die falsche Richtung. Да, и Дух Святой потом так: Эй, дружок, ты куда? Und der Heilige Geist so, mein Freundchen, wo fährst du hin? Ты туда не ходи. Bitte geh nicht dorthin. Совсем мертвый будешь. Ты туда ходи. Du wirst ganz tot werden. Bitte geh lieber woanders hin. Ну, все русскоязычные меня поняли, да? Also das ist russischer Witz jetzt gewesen. Nicht Witz, sondern Umgangssprache. Когда еще не было телефонов с навигатором? Wisst ihr, als es früher noch keine Telefone oder in den Telefonen kein Navi gab? Я была навигатором для Генри. War ich die Navi für Henry. Я честно скажу, я была плохим навигатором. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich war ein schlechter Navi. Я даже не знаю, сколько у неё нервных клеток из-за этого умерло. Ich weiß nicht, wie viel Nervenzellen ich umgebracht habe während dieser Zeit. Господь хороший навигатор, на него можно положиться. Aber der Herr ist eine gute Navigation, man kann sich auf ihn verlassen. Вы знаете, Господь, Он, конечно, дал нам свободу, свободу воли, свободу выбора. Natürlich hat der Herr uns den freien Willen gegeben bei den Entscheidungen. И Господь, Он считается с нашей свободой. Und der Herr akzeptiert oder respektiert unsere Freiheit. Но ты можешь, конечно, поступать, как хочешь. Aber natürlich kannst du handeln oder tun, wie du es möchtest. Но если ты все-таки хочешь доехать вот до нужного места, aber wenn du doch an den richtigen Ort ankommen möchtest, тебе нужно все-таки прислушаться к этим советам, да? Dann solltest du doch seine Ratschläge berücksichtigen. Но вот как научиться слышать его голос? Aber wie kann man lernen, seine Stimme zu hören? Нужна тайная комната. Man braucht sein geheimes Zimmer. Вот с тайной комнаты все начинается. Also mit dem geheimen Zimmer fängt alles an. Место уединения с Богом. Das ist ein Ort, wo du allein bist mit dem Herrn. Знаете, нам нужно это. Wisst ihr, wir brauchen es. У нас так много суеты. Wir haben so viel Hektik in unserem Leben. Нам нужно вот это место уединения, где мы можем почитать, помолиться. Und wir brauchen diesen Ort der Einsamkeit oder beziehungsweise wo wir uns zurückziehen können. Да, где мы можем просто побыть в покое, в тишине, чтобы услышать его. Wo wir einfach in Ruhe uns zur Ruhe kommen können, um überhaupt seine Stimme hören zu können. Получить то, что тебе необходимо. Und das zu bekommen, was du brauchst. И вот с самого начала, как ты учишься слышать Божий голос? Und von Anfang an, so wie du lernst, seine Stimme zu hören. Как было у меня? Wie es bei mir war. Я читала Божье слово. Ich habe das Wort Gottes gelesen. И Бог начал говорить сперва через свое слово ко мне. Und der Herr begann zuerst durch die Bibel, durch sein Wort zu mir zu sprechen. А потом, когда ты привыкнешь к его голосу через Библию, und dann, wenn du dich an seine Stimme aus der Bibel gewöhnst, то он и в каждодневной жизни уже может тебя направить, ты уже можешь слышать его голос. Dann wird er auch im Alltag zu dir sprechen und du wirst lernen, seine Stimme daraus zu hören. Okay. Знаете, вот совсем недавно у меня была такая история. Ich hatte vor kurzem so eine Geschichte. Я была дома одна. Ich war alleine zu Hause. Был уже где-то 11 вечера. Und es war so um 11 Uhr nachts. Но мне приспичило вынести ведро. Aber ich wollte jetzt plötzlich Müll raustragen. Да. И знаете, когда мы выходим на улицу, wisst ihr, wenn wir bei uns auf die Straße gehen, ну это буквально вот два шага вынести мусор. Da sind wirklich paar Meter von unserem Haus. Мы оставляем входную дверь нараспашку. Also lassen wir uns unsere Tür offen. Ну, в общем, я подхожу к двери и так четко услышал внутри: возьми ключ. Und ich gehe so zu der Tür und habe ganz klar und deutlich in mir gehört: nimm den Schlüssel mit. Ключ? Schlüssel? Я никогда не брала ключ для 30 секунд, чтобы выйти два шага из дома. Ich habe noch nie einen Schlüssel mitgenommen für 30 Sekunden, wo ich meinen Müll rausgetragen habe. Мы оставляем дверь нараспашку. Wir lassen einfach ganz weit offen unsere Tür. 30 секунд максимум. Das sind wirklich maximum 30 Sekunden. Ну, в общем, я взяла ключ. Also ich habe den Schlüssel mitgenommen. Я только выхожу. Und sobald ich aus der Tür war. И бах, дверь захлопнулась. Und plötzlich geht die Tür zu. Я смотрю этот ключ, такая в шоке. Und dann schaue ich auf den Schlüssel, bin schockiert. Выдыхаю с благодарностью. Und atme meine Dankbarkeit aus. Я до меня доходит, что было бы, если бы я не взяла ключ. Und dann stelle ich mir vor, was wäre, wenn ich meinen Schlüssel nicht mitgenommen hätte. Потому что я дома одна. Denn ich bin zu Hause это alleine. Это уже где-то 11 вечера, es на ist, улице холодно. Es ist um 11 Uhr abends, draußen ist kalt. Но я, естественно, в кофточке, еще 30 секунд. Also ich war natürlich schon angezogen, aber... Телефона нет. Ich habe kein Telefon dabei. Это значит, мне надо было бы идти к соседям, а соседи уже спят. Dann müsste ich zu meinen Nachbarn, aber die schlafen hier bestimmt schon. Понимаете, это сколько проблем было бы? Wisst ihr, welche Probleme надо auf mich zugekommen wären? Службу, вот эту ключ, который открывает. Also ich hätte Schlüsseldienst rufen müssen. А это очень дорого. Und das ist sehr, sehr teuer. А дверь, ее даже не выломаешь, если кто-то пытался выломать. То... Und diese Tür kannst du nicht einmal zusammenbrechen. Она металлическая, тяжелая, замок у нас секретом. Die ist aus Metall und unser Schloss ist so kodiert. Короче говоря, Also kurz gesagt, я говорю, спасибо, Господь, что ты мне сохранил от этих проблем. Я полночи бы их решала. Ich habe gesagt, Herr, danke dir, dass du mich von diesen Problemen bewahrt hättest, die ich halbe Nacht lösen hätte müssen. И самое интересное, что сквозняка даже дома не было. Und was interessant ist, es gab nicht einmal einen Durchzug. И я не помню вообще за вот эти все годы, чтобы когда-нибудь наша дверь сама захлопывалась. Und ich kann mich nicht zurückerinnern, dass unsere Tür von alleine einfach zugegangen war. Wäre. Хорошо, что я услышала. Und gut, dass ich hören konnte oder gehört habe. Окей, у вас, наверное, тоже были такие случаи, да? Ich denke, ihr habt bestimmt solche Fälle auch gehabt. Очень важно, вот даже в мелочах, слышать и быть послушным. Es ist so wichtig, auch in Kleinigkeiten dem Herrn zuzuhören und auf ihn auch zu hören. Окей. Okay. Как получить ответ от Бога? Wie bekommt man eine Antwort vom Herrn? Знаете, иногда даже не требуется каких-то молитв. Wisst ihr, manchmal braucht man nicht einmal irgendwelche Gebete. Потому что об этом уже говорит Библия. Denn davon spricht die Bibel bereits. Могу ли я выйти замуж за неверующего человека? Kann ich denn einen ungläubigen Menschen heiraten? Нет. Nein. Потому что во втором Коринфянам об этом написано. Weil im 2. Korinther es klar und deutlich steht. Нужно ли мне платить налоги? Soll ich denn Steuern bezahlen? Да, потому что Римлянам об этом написано. Ja, weil es in Römer steht. Ну и так далее. Und so weiter. Если в Библии есть если в Библии нет четкого ответа на твой вопрос, wenn in der Bibel nicht eine deutliche Antwort gibt, was deine Frage anbetrifft, ты можешь просто воспользоваться вот этой логикой его слова или мудростью его слова. Dann kannst du einfach die Logik und die Weisheit aus seinem Wort dafür verwenden. Знаете, что еще очень важно? Wisst ihr, was noch sehr, sehr wichtig ist? Когда ты просишь у Бога ответ, wenn du bei Gott um eine Antwort bittest, чтобы твое сердце было правильно настроено, dass dein Herz richtig eingestellt ist. Потому что смиренное сердце, оно привлекает Дух Святой. Denn ein demütiges Herz, das zieht den Heiligen Geist an. Иногда нам мешает услышать Бога. Manchmal hindert es uns, Gott zu hören. Если у нас уже есть свое решение. Wenn wir bereits unsere eigene Entscheidung getroffen haben. Вот если ты просишь Бога благословить твое решение. Also wenn du Gott bittest, deine Entscheidung zu segnen. Но не готов выслушать его решение. Aber bist nicht bereit, seine Entscheidung возможно, mal zu hören. Ты ничего не услышишь. Womöglich wirst du auch nichts hören können. Знаете, что еще? Wisst ihr, was noch sehr wichtig ist? У нас просто не хватает терпения услышать его ответ. Manchmal fehlt uns an Geduld, auf die Antwort zu warten oder zu hören. Да, иногда Бог медлит с ответом. Ja, manchmal zieht der Herr mit der Antwort hin. Иногда есть противник, который мешает этому ответу прийти. Manchmal gibt es einen Feind, einen Widersacher, der стört, dass die Antwort kommt in dein Leben. Так вот, если ты спрашиваешь у Бога совета, also wenn du bei Gott um einen Ratschlag bittest, тогда дождись вот этого ответа. Dann warte diese Antwort ab. Результат тебя не разочарует. Точно. Das Ergebnis wird dich auf jeden Fall nicht enttäuschen. Но вы знаете, на самом деле очень трудно ждать. Aber wisst ihr, in Wirklichkeit ist es sehr schwer zu warten. Особенно в наш век быстрых информации, быстрых услуг. Besonders in zu unserer Zeit, wo alles sehr schnell passieren sollte. Да, мы не привыкли ждать. Wir sind nicht gewohnt, ohne zu warten. Uns ist das nicht anerzogen zu warten. Wir sind nicht anerzogen zu warten. Aber die Bibel spricht deutlich zu uns. Wir sollen in uns nicht nur Geduld erziehen, sondern Langmut. Also lange Geduld. Это очень большое терпение. Also Langmut ist eine sehr sehr lange oder also sehr viel Geduld. Смотрите, терпение. Also schaut hier это Geduld. Когда ты решаешь вот, ну, немножко пострадать для какой-то высшей цели. Wo du entscheidest etwas zu leiden für ein höheres Ziel. А долготерпение. Und Langmut? Это когда ты при этом еще подвергаешься каким-то испытаниям. Wo du dabei bestimmte Prüfungen noch durchgehen musst. И тебе нужно все твое самообладание и вера. Und du brauchst die Selbstbeherrschung und den Glauben dazu. Я вот думаю, когда мы читаем в 11 главе Евреям там про героев веры. Ich denke mir, wenn wir Hebräer 11 lesen, dort über die Helden des вот Glaubens. Как они так могли? Also wie haben sie das überhaupt geschaffen? Ну да, много факторов. Ja, es gibt so viele Faktoren. Там, ich stimme zu. Любовь к Богу, посвящение и так далее. Liebe zu Gott, Hingabe zu Gott und so weiter. Но я думаю, что также способность к долготерпению. Aber ich denke mir auch die Fähigkeit zu Langmut ist wichtig. Потому что поверьте мне, никто не рождается с этим качеством. Und glaub mir, keiner wird mit dieser Fähigkeit geboren. Это воспитывается. Das wird anerzogen. Аминь. Аминь. Что еще нам мешает услышать Бога? Was stört uns noch, Gott zu hören? Если в какой-то сфере нашей жизни есть грех, wenn in irgendeiner Lebenssphäre eine Sünde da ist, который мы осознаем и не хотим с ним расставаться, was wir erkennen, aber wollen das nicht, wollen uns nicht davon trennen, он тоже может закрыть Божий голос для нас. Das kann auch die Stimme Gottes verhindern zu hören. И все, что ты будешь слышать от Бога или о Боге, оно будет просто проходить мимо. Und all das, was du über Gott und von Gott hören wirst, das wird einfach an dir vorbeiziehen. Смотрите, Иуда был 3,5 года с Иисусом. Er war 3,5 Jahre mit Jesus zusammen. Он видел все, он слышал Иисуса. Er hat Jesus gehört, er hat alle Wunder gesehen. Но это не принесло плод его жизни. Aber es hat keine Frucht in sein Leben gebracht. Иногда Бог говорит еще через внутренний мир. Manchmal spricht Gott zu dir über den inneren Frieden. Вот Божий мир – это то, что обещал Иисус своим детям. Denn Gott sein Frieden, das ist das, was Jesus seinen Kindern versprochen hat. Он говорит: «Мир мой даю вам». Er sagt: «Meinen Frieden gebe ich euch». Не так, как мир дает. Nicht so, wie die Welt es euch gibt. Знаете, я знаю историю. Wisst ihr, ich kenne eine Geschichte. Как одна женщина. Она однажды проснулась утром. Wie eine Frau, die ist eines Morgens aufgewacht. И она ощутила такое беспокойство внутри. Und sie hat so eine Unruhe in sich gehört. Ее oder муж, gespürt. Он должен был лететь в другой город по работе. Also ihr Mann musste in eine andere Stadt wegen dem Job fliegen. И когда она об этом думала, ее просто начинала охватывать паника. Und als sie darüber nachdachte, erfasste sie einfach dieses panisches Gefühl. А она просила его не лететь. Und sie bat ihn, nicht dorthin zu fliegen. Ну, когда мужчины слушали женщин. Wann haben denn die Männer auf die Frauen gehört? Это все твои эмоции, да? Das sind doch alles deine Emotionen. Он ее не слушал. Also er hat nicht auf sie gehört. Тогда она пошла молиться. Dann ging sie und hat gebetet. А потом оказалось, что ее муж, он забыл свой паспорт в офисе на работе. Und dann hat sich das herausgestellt, dass ihr Ehemann im Büro seinen Pass vergessen hat. Он звонит коллеге, говорит: «Слушай, привези мне в аэропорт паспорт». Er ruft seinen Kollegen an und sagt: «Hör zu, bitte bring mir zum Flughafen meinen Pass». Короче, как пока тот вез паспорт, там случилось пробка на дороге, и он опоздал. Also kurz gesagt, als sein Kollege den Pass zu ihm gefahren hat, ist dort zu einem Stau gekommen. Вот этот муж звонит шефу, думает: «Сейчас мне там намылят шею». Und dann ruft ihr Ehemann den Chef an und sagt und denkt sich, er wird mich jetzt schimpfen. Но через час шеф перезванивает ему. Aber nach einer Stunde ruft ihn den Chef zurück. Der Chef zurück. Слушай, самолет разбился. Hör zu, der Flugzeug ist abgestürzt. Иногда Бог говорит через наше внутреннее ощущение. Manchmal spricht Gott zu uns durch unseren inneren Frieden, durch unsere Gefühle. Но у меня есть такая маленькая поправочка. Aber ich habe so eine kleine Korrektur. Нельзя на это полагаться на 100%. Man kann sich nicht hundertprozentig sich darauf verlassen. Это скорее как вспомогательный фактор. Das ist eher als ein Hilfsfaktor dazu. Вот если отсутствие мира, ты можешь видеть вот как, ну, как Schild Stop, да? Also wenn du das Stop. Wenn du das Fehlen vom Frieden wie so ein Stoppschild sehen kannst oder siehst, то ощущение мира, спокойствия, это еще не означает зеленый свет. Dann ist dieses Gefühl des Friedens, das bedeutet nicht, das ist nicht gleichzustellen mit dem grünen Licht. Да, понимаете, потому что наше сердце, оно может очерстветь, может суета как-то нас притупить. Denn ihr versteht mich, dass unser Herz manchmal verhärten kann. Es ist manchmal hektisch und kann nicht richtig sehen. Если ты хочешь слышать Божий голос, denn wenn du Gottes Stimme hören möchtest, пребывай на лозе, dann bleib am Ast. Пребывай на лозе Иисуса. Bleib am Ast von Jesus. Пребывай в церкви. Bleibe in der Gemeinde. Пребывай в его присутствии. Bleibe in seiner Gegenwart. Ищи его вот везде, вот где ты только когда-либо можешь его найти. Suche überall, wo du nach ihm finden kannst. Вот если в тебе горит Божий огонь. Also wenn in dir Gott sein Feuer brennt. Последняя мысль. Das ist der letzte Gedanke und dann werden wir beten. Если в тебе горит Божий огонь. Wenn in dir das Feuer Gottes brennt. Ты просто не можешь не служить. Dann ist es unmöglich, dass du nicht dienst. Если кто-то говорит: «Я духовно, у меня огонь внутри». Wenn jemand sagt: «Ich bin geistlich, ich habe Feuer in mir». И он ничего не хочет делать для Господа. Und er will für den Herrn gar nichts tun. Это просто слова. Das sind einfach nur Worte. Дух Святой, он побуждает нас что. Denn der Heilige Geist bringt uns dazu, etwas zu machen. Да. И вот Римлян 12:11. Und Römer 11. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Römer 12:11. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennen im Geist, dient dem Herrn. Иначе говоря, служите Богу. Anders gesagt, dient dem Herrn. Но не забывайте про тайную комнату. Aber vergesst nicht euer geheimes Zimmer. Общение с Господом. Die Gemeinschaft mit dem Herrn ist sehr, sehr wichtig. Знаете, и я думаю. Und wisst ihr, ich denke mir so. Причины падения некоторых вот таких известных служителей, которые мы слышали последние годы. Dass die Gründe von dem Fall von vielen bekannten Diener Gottes, was wir so in der letzten Zeit hören, является то, что они потеряли вот свою тайную комнату. Dass sie ihr geheimes Zimmer verloren haben. У них не осталось времени на вот этот тет-а-тет с Господом. Ihnen ist keine Zeit geblieben für die Gemeinschaft mit Gott im geheimen Zimmer. Они оказались слишком заняты. Sie sind zu beschäftigt geworden. Служение, выступления. Dienst, Auftritte. Christliche передачи, интервью. Christliche Sendungen oder Berichte. Поездки. Oder Reisen. И знаете, у них Иисус из друга уже превратился в бизнес-партнера. Wisst ihr, Jesus ist aus dem Freund zu einem Business-Partner geworden. Но так не должно быть. Aber so soll es nicht werden. Конечно, не мне судить. Natürlich, es ist nicht mein Recht zu urteilen. Но Бог дал нам образы. Aber Gott hat uns bestimmte Vorbilder gegeben. Как в Библии, так и сейчас мы имеем эти образы. So wie damals in der Bibel, so auch jetzt haben wir diese Bilder. И мы можем учиться, как не надо поступать. Und wir können lernen, wie wir nicht handeln sollen. Поэтому не пренебрегай своей тайной комнатой. Deswegen schätze dein geheimes Zimmer nicht zu gering. Ищи вот это Божье присутствие, его водительство в твоей жизни. Sondern suche nach Gott seine Gegenwart und nach seiner Leitung. Сокровища скрыты во мраке. Denn die Schätze sind im Dunkeln verborgen. Наша жизнь без Бога, она похожа вот этот мрак. Und unser Leben ohne Gott ähnelt diese Dunkelheit. Но Бог дает, открывает нам эти сокровища. Aber Gott offenbart uns und zeigt uns diese Schätze. Поверьте мне, я не родилась в христианской семье. Glaub mir, ich bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. И вот это одно сокровище, одно за другим я в своей жизни однажды открывала. Und diese Schätze habe ich eins nach dem anderen gesehen und offenbar, es wurde mir offenbar. Und Gott hat viele Schätze. Und wisst ihr, er liebt es, seinen besonderen Menschen zu offenbaren. Und du kannst auch zu diesem besonderen Menschen werden. All das hat er dir bereits versprochen. Amen. Lass uns mal beten zusammen. Благодарим, Господь, Тебя. Wir danken dir, Herr, что Ты любишь нас. Dass du uns so sehr liebst. Что наша жизнь в Твоей руке. Dass unser Leben in deine Hand liegt. И Ты отдал своего Сына за нас. Und du gabst dein Leben für, deinen Sohn für uns hin. И мы верим, Господь. Und wir glauben, Herr. Мы знаем, Господь. Wir wissen, Herr. Что у Тебя есть чудесный план для каждого из нас. Dass du einen wunderbaren Plan für jeden von uns hast. Помоги нам, Господь, войти вот в силу своего призвания. Herr, helfe uns in die Kraft der Berufung reinzukommen. Помоги нам, Дух Святой, открыться в этом своем призвании. Heiliger Geist, helfe uns in diese Berufung auch zu arbeiten. Мы понимаем, Господь, что успех без Тебя это не есть настоящий успех. Herr, wir glauben dir, dass Erfolg ohne dich kein echter Erfolg ist. Только с Тобой, Господь, есть полнота жизни. Nur mit dir ist diese Fülle da. Только в Тебе есть эта жизнь с избытком. Nur in dir ist dieses Leben im Überfluss da. Ты открываешь нам источник. Du offenbarst uns die Quellen, du zeigst uns sie. И когда мы начинаем пить из этого источника, und als wir beginnen, aus dieser Quelle zu trinken, тогда из нашего чрева начинают течь реки воды живой. Dann fangen an, aus unserem Leib das lebendige Wasser zu fließen. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Und wir beten dich an, Herr. И мы благодарим Тебя за Твое Слово. Wir danken dir für dein Wort. Дай нам откровение Твое. Herr, gebe du uns deine Offenbarungen. Слово, которое направит нас. Ein Wort, was uns leitet. Которое изменит нашу жизнь. Das unser Leben verändert. Слово Твое. Dein Wort, Herr. Которое будет вот этим решающим поворотом в нашей жизни. Das zu einer entscheidenden Wende in unserem Leben Говори kommt. Говори сейчас, драгоценный Святой Дух. Heiliger Geist, bitte spreche du И jetzt zu uns. И научи нас слышать Твой голос. Und lehre uns deine Stimme zu hören. Нам так хорошо с Тобой жить. Es ist so gut mit dir zusammenzuleben, Herr. Все твои обетования. Danke dir für all deine Offenbarungen, Herr. Мы смиряемся перед тобой. Wir demütigen uns vor dir. Прославляем тебя. Wir preisen dich. И хотим, чтобы ты был больше, больше, больше, больше в нашей жизни. Und wir wollen mehr von dir in unserem Leben. Чтобы через нашу жизнь ты являл свою славу другим людям. Dass du durch unser Leben deine Herrlichkeit den anderen Menschen zeigen kannst. Чтобы через нас твоя любовь текла в их жизни. Dass durch uns deine Liebe zu ihnen fließen kann. И твое благословение приходило к ним. Und dein Segen zu ihnen kommen Твоя kann. Исцеляющая река Dein heilender Fluss текла в их жизнь in ihr Leben fließen kann. И они получали то, что им необходимо. Und sie das bekommen würden, was für sie notwendig Благодарим ist. Благодарим Тебя, Господь. Danke dir, Herr. Поклоняемся Тебе. Wir beten dich an. Аминь. Amen. Halleluja. Lass uns noch mal gemeinsam für unseren Herrn singen.